Erster hört die Botschaft, die der Herr an euch, das Volk Israel, richtet. Zweiter der Herr sagt, dass ihr nicht wie die anderen Völker leben sollt und ihr müsst keine Angst vor Zeichen am Himmel haben, obwohl andere Völker sich davor fürchten. Dritter, die Bräuche dieser Völker sind wertlos, weil ihre Götzen nur aus Holzstücken bestehen, die ein Handwerker im Wald geschnitten hat. Vierter, sie verzieren diese Figuren mit Silber und Gold, bevor sie sie mit Hammer und Nägeln festmachen, damit sie nicht umfallen. Fünfter, diese Götzen sind wie Vogelscheuchen in einem Feld, die nicht sprechen können und getragen werden müssen, weil sie nicht selbst gehen können. Habt keine Angst vor ihnen, denn sie können weder Schaden anrichten noch Gutes tun. Sechster, es gibt niemanden, der dir gleicht, Herr, denn du bist groß und dein Name ist wegen deiner Macht berühmt. Siebter, wer sollte dich nicht fürchten, du König der Völker? Dir gebührt Ehre, weil es unter allen weisen Menschen und in allen Königreichen niemanden gibt, der so ist wie du. Achter, alle diese Menschen sind dumm und unvernünftig, da sie versuchen, von hölzernen Götzen etwas zu lernen. Neunter, die Götzen sind mit Silber aus Tarsis und Gold aus Afas bedeckt, die von Künstlern verarbeitet wurden, und sie tragen Kleidung aus blauem und rotem Stoff. Zehnter, aber der Herr ist der wahre und lebendige Gott, der als ewiger König regiert, so dass die Erde bebt, wenn er zornig ist. Elfter, ihr sollt den anderen sagen, dass die Götter, die den Himmel und die Erde nicht erschaffen haben, von dieser Welt verschwinden werden. Zwölfter, Gott hat die Erde durch seine Kraft gemacht und den Himmel mit seiner Weisheit und seinem Verstand ausgebreitet. Dreizehnter, wenn er spricht, donnern die Wasser im Himmel, und er lässt Wolken aufsteigen, Blitze für den Regen entstehen und den Wind wehen. Vierzehnter, die Menschen stehen fassungslos da, und die Handwerker schämen sich für ihre Metallfiguren, weil diese Götzen betrügerisch sind und kein Leben in sich haben. Fünfzehnter, sie sind völlig wertlos und lächerlich, weshalb sie vernichtet werden, wenn die Zeit der Bestrafung kommt. 16. Aber der Gott Jakobs ist nicht wie diese Götzen, denn er hat alles erschaffen und Israel als sein eigenes Volk erwählt. 17. Packt eure Sachen zusammen und bereitet euch auf die Flucht vor, da eure Stadt belagert wird. 18. Der Herr sagt, dass er die Bewohner des Landes dieses Mal wegwerfen wird, damit sie die Folgen ihres Handelns spüren. 19. Ich bin sehr traurig über meine schweren Verletzungen, obwohl ich zuerst dachte, dass ich diesen Schmerz ertragen könnte. 20. Mein Zuhause ist zerstört und alle Seile sind gerissen, während meine Kinder weggegangen sind, so dass niemand mehr da ist, der mir hilft. 21. Die Anführer des Volkes waren dumm, weil sie nicht nach dem Herrn gefragt haben, weshalb sie keinen Erfolg hatten und ihre Leute überall verstreut wurden. 22. Hört genau hin, denn aus dem Norden kommt ein lautes Geräusch, das die Städte von Juda in eine einsame Wüste verwandeln wird. 23. Ich weiß, Herr, dass ein Mensch sein Leben nicht selbst kontrollieren kann und niemand seinen Weg ganz allein bestimmen darf. 24. Bestrafe mich ruhig, Herr, aber tue es gerecht und nicht in deinem großen Zorn, damit du mich nicht völlig vernichtest. 25. Zeige deinen Zorn lieber den Völkern, die dich nicht kennen, weil sie das Volk Israel angegriffen und sein Land verwüstet haben.